hat mithin das Judentum an der Arbeiterschaft eine ähnliche, im Bereiche des Menschlichen als verbrecherisch zu bezeichnende Vergewaltigung vorgenommen, wie jene an dem zum Haustier herabentwürdigten Pferde, das nach getaner Arbeit mit dem Kopf gegen die Wand gestellt genau dazu verurteilt ist, nichts anderes als Lebensziel und Sinn seines Tuns zu erhoffen als eine möglichst ausgiebige Fütterung, so wird es die Aufgabe des sich auf sich selbst besinnenden, fassenden Geistes sein, dem trostlos mechanisierten Maschinenmenschen wieder jene Bewegungsfreiheit, jene Ausblicke in die Zukunft, auch für die nächste Generation zu schaffen, die ihm jene Kraft und Fülle des lebendigen Geistes wahrt und sichert, ohne die kein menschenwürdiges Dasein gedacht werden mag. Dann kann und wird in den toten und stumpf gewordenen Blick des Proleten wieder jene Leuchtkraft, jener Funke des lebendigen Geistes kommen, ohne welchen das Dasein Sinn und zielloses Vegetieren geworden ist, und dann wird Liebe und Verständigung mit allen Schichten der Bevölkerung wieder Einzug halten in die verstörten, ertöteten und entlebendigten Gemüter, wie sie die materialistische Geschichtsauffassung zum Weltsiege des beweglichen Geistes so vortrefflich zu erreichen wusste. Dann aber wird es nicht mehr möglich sein, dass der Bewegliche sich als der geistige Führer, ja der allein zur Verwaltung des Geisteslebens Berechtigte aufspielen darf. Und dann, aber auch nur dann, wird es möglich sein, ihn aus seinem eigensten Bereiche der Geldwirtschaft auszuseuchen, dass er ja nur kampf- und kritiklos als Alleinherrscher verwalten durfte, dieweil er gleichzeitig alle geistige Führerschaft, alle Lebensdeutung als Alleinherrscher gepachtet zu haben vermeinte. Nur dadurch aber, dass es dem fassenden Geiste gelänge, seine Struktur, seine Kraft und seine Ziele in allen Stufen und Schichten des menschlichen Daseins wieder zur Geltung zu bringen, könnte die fluchwürdige Scheidung zwischen Hand- und Kopfarbeit, wie sie dem Judentum zur Herrschaft des sekundären Geistes über allen primären notwendig ist, ein für allemal gebrochen werden. Hier gilt es, einen Zustand, der bereits in Deutschland erreicht gewesen war, wieder zu erreichen. Zur Zeit von Deutschlands höchster Blüte aber war es häufiges, ja gewohntes Phänomen, dass der Sohn des sogenannten Proletariers sich der Mittelschulbildung zuwandte und so in zweiter oder dritter Generation als Arzt, Jurist, Lehrer oder Offizier das künstliche Gebilde der Klassenunterschiede überwand. Die satanische Schlauheit des Juden aber bestand und besteht darin, die Zielstrebigkeit des Arbeiters ganz und gar nur auf den ingrimmigen, Pfennig um Pfennig geführten Kleinkrieg um Lohnerhöhung hinzulenken, so zwar, dass es ihm immer und überall gelingen kann, wie dem Klaviervirtuosen, der jede beliebige Tonfolge auf dem von ihm gemeisterten Instrumente anzuschlagen weiß, jede einzelne Gruppe der Arbeiterschaft, sobald ihm eine Wirtschaftsstörung angezeigt erscheint, durch spielend leicht zu erregende Unzufriedenheit mit der jeweiligen Lohnsituation zu sofortigem Aufstand zu bewegen. Wird dann durch die ihrer gegebenen Struktur nach ohnehin im Dienste zieh- und stehenden Schieber und Preistreiber nur also gleich dafür gesorgt, dass die Preise für die Dinge des täglichen Bedarfes in prompter Beantwortung des jeweiligen Streikes wieder in die Höhe schnellen, dann kann im munteren Zirkeltanze die Wirtschaftsschraube immer stärker angezogen werden, bis der unheilbare und hoffnungslose Wirrwarr erreicht ward, aus dem keine Wirtschaftstheorie eines mit diesen Manövern unvertrauten arischen Wissenschaftlers mehr herauszuhelfen vermöchte. So zwar, dass jenes Chaos, jene Ratlosigkeit, jene völlige allgemeine Verwirrung erreicht wird, von der Zion erhofft, dass sie damit enden werde, dass die verzweifelten Völker der Erde sich bittend und beschwörend seiner geistigen Überlegenheit zur Erlösung von all der Verzweiflung blindlings und willenlos anvertrauen. Und wie derjenige, der höchst kompliziertes, ja schier unauflösliches Rätsel selber ersonnen und ausgeklügelt hat, seine von ihm auf dem Umweg über alle Rätselhaftigkeit stets offenkundig klar gewesene Lösung begreiflicherweise finden muss, indes sie dem nicht in die Rätselkonstruktion eingeweihten, ein geradezu hoffnungsloses und unentwirrbares Problem vergeblichen Kopfzerbrechens zu werden vermag, So kann der weise Erfinder unseres furchtbaren Wirtschaftsrätsels begreiflicherweise besser, ja einzig und allein Entwirrung und Erlösung aus selbstverfertigter Unentwirrbarkeit den dankbar aufatmenden Völker am Ende gnädig gewähren. Nun, ich meine, da wir diese unentwirrbare Verknotung unseres gesamten Wirtschaftslebens endlich als Zions satanisches Meisterstück zu durchschauen erlernt haben, dass sich denn doch der Alexander finden wird, den gordischen Knoten jüdischer Knüpfung zu durchhauen, ehe wir Verblödung und Verblendung so weit treiben, jene neunmal Weisen als Erlöser und Erretter herbeizurufen. Der Weg allerdings zu solcher erlösender Tat führt nur durch die Aufklärung der Massen hindurch, und nur wenn es gelingt, die in der ganzen zivilisierten Welt den psychagogischen Künsten Israels wehr- und bewusstlos ausgelieferten sogenannten Proletarier aufzuklären und also gleichzeitig zu entproletarisieren, nur dann wird es möglich sein, ein geeignetes deutsches Volk in gutem Einvernehmen mit allen übrigen Völkern der Erde vom jüdischen Weltjoche zu befreien. Da aber dies der einzig mögliche Weg zur Erlösung ist, was begreiflicherweise Zion seit langem wohl bewusst ist, so bestünde eben die Aufgabe derjenigen Deutschen, die diese Zusammenhänge zu durchschauen imstande sind, nun einzig und allein darin, demjenigen, der die Kraft besäße, besagte Aufklärung den breiten Massen des Volkes zu vermitteln, Gelegenheit zu geben, seine Aufklärungstätigkeit zu beginnen. Da nun aber Zion gerade solche Aufklärungen um jeden Preis und mit aller Schlauheit und Allgegenwart seiner psychagogischen Meisterschaft zu verhindern weiß, so sehen wir, wie sich hier der Kampf um eine neue Wirtschaftsordnung hinüberschiebt, auf den Kampf um die Denkweise der Massen, auf die Frage, ob fassender Geist noch Kraft und Selbstherrlichkeit genug besitzt, dem Beweglichen die Gewaltherrschaft über die wirtschaftlich mechanisierten und geistig vergewaltigten, ja hypnotisierten und gelähmten Gehirne des deutschen Volkes zu entreißen. Wie aber weiß Zion höhnischen Triumphes voraus zu verkünden, bei der Erwähnung jener größten ihm drohenden Gefahr des Auftauchens eines wahren geistigen Führers, der die Massen in letzter Stunde aufzuklären befähigt wäre? Wir werden es zu verhindern wissen, dass aus den Reihen der Nichtjuden hochbegabte Persönlichkeiten erstehen, und sollten sie dennoch vorhanden sein, so wird die von uns geleitete Masse sie nicht hochkommen lassen, sie bei der ersten besten Gelegenheit niederschreien. Ist sie doch gewöhnt, nur uns zu folgen, da wir ihren Gehorsam und ihre Aufmerksamkeit gut bezahlen. Die Weisen von Zion, Seite 95. So sehen wir denn, wie mit einem Schlage alle Fragen, die sich um das wirtschaftliche Los der Menschheit drehen, auf das politische Gebiet, das heißt also immer wieder nichts anderes als auf die Beeinflussung der Denkweise der breiten Masse des Volkes sich hinüber verschiebt. So zwar, dass man mit aller Bestimmtheit das Gesetz aufstellen kann: Jede wirtschaftliche Neuordnung ist abhängig davon, ob ein neuer Gedanke im Volke Wurzel schlagen kann, das heißt also, ob es gelingt, dem Denken des Volkes eine Zion nicht genehme und eben darum einzig und allein Erlösung bringende Aufklärung in letzter Stunde noch zuzuführen. Weist mithin die Lösung der wirtschaftlichen Fragen vorerst auf die Erlösung von der geistigen Vergewaltigung des ganzen Volkes hin, mit dem vom wirtschaftlichen auf das politische Leben, so wird es der Abschnitt Politik sein müssen, in dem wir vorerst jene Aufklärung zu bieten versuchen müssen, ohne welche der Weg der Erlösung von der jüdischen Knebelung nimmer gefunden werden kann.